Aufzeichnung läuft sehr schön. Willkommen zur BUFO-Sitzung am 8.10.2015 mit 3 Minuten Verspätung, bitte um Verzeihung. Versammlung beginnt also 20:03 Uhr. Anwesend sind bis auf Carsten und Mark alle. Die Beschlussfähigkeit ist damit gegeben. Die Genehmigung des letzten Protokolls ist Tagungsordnungspunkt 1. Ich sehe 4 Stimmen dafür. Wenn mich noch jemand mit hin kopieren würde, dann haben wir 5. Dann ist das Danke, das Protokoll damit genehmigt. Der Tagesordnungspunkt 2 ist der Termin der nächsten Sitzung. Die ist am 22.10.2015 um 20 Uhr im Mumble und gilt damit als eingeladen. Der Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Vorstands. Ja, bei mir steht leider noch nichts, hatte keine Zeit. Ich bin letztes Wochenende Weitersweiler, glaube ich, hieß es, also in Rheinland-Pfalz beim Landesparteitag gewesen. Dann war ich beim Landesparteitag in Hessen, und am Sonntag bei der Landesmitgliederversammlung in Berlin. Ich habe die BUFO-Sprechstunde jeweils montags gemacht. Und kümmere mich im Augenblick gerade noch so nebenbei ein bisschen um die Marina Orga. Das, glaube ich, war es von meiner Seite. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Gut, nachdem Carsten nicht da ist, gebe ich weiter an Christoph. Ich war auf dem LPT in Hessen, auf der LMVB in Berlin. Habe diesmal ein paar Stammtischbesuche gemacht, die letzte Zeit Tagesgeschäft. Wahlkampforga findet immer um 19:30 Uhr statt, vor der BUFO-Sprechstunde unten im Barwüt. Da sind einige LVs, die sich da zusammengeschlossen haben, und wir versuchen das einigermaßen koordiniert zu organisieren. Dann war ich im Wahlkampftreffen in Stuttgart und habe diverse Sachen noch gemacht. Wenn es Fragen gibt, einfach Fragen stellen. Okay, scheint nicht so. Ich würde gerne noch kurz einen Nachtrag machen. Ich habe noch eine Woche mehr gehabt. Ich war noch beim Landesparteitag in Niedersachsen in Oldenburg, zwar auch nach der letzten Sitzung. Und ich war beim Landesparteitag Baden-Württemberg in Reutlingen. Okay, du Christus, keine weiteren Fragen. Astrid, du bist dran. Ja, ich war auch auf der LMV in Niedersachsen. Habe die Stellenausschreibung für den Freiheitsserver veröffentlicht und den Blogartikel dazu, endlich, endlich. Da kommt auch durchaus schon was rein, was ich sehr schön finde. Dann war ich auf dem Landesparteitag in Sachsen-Anhalt, habe die Team PolGF-Mumbles gemacht, BUFO-Sprechstunden, hänge immer noch in der Orga mit dem Themenbeauftragten-Treffen, und in der Orga für die Antragskommission. Und ansonsten Tagesgeschäft. Gibt es Fragen an Astrid? Scheint nicht. Prima, dann Stefan, du bist dran. Ja, das, was euch ja immer meist interessiert, die Kontostände insgesamt 759.931,79 €. Einzelaufstellung wie immer im Pad, beziehungsweise nachher dann auch im Protokoll. Ich war letzten Samstag ebenfalls auf der LMV in Berlin gewesen. Ansonsten bin ich momentan tatsächlich tief auch in der Arbeit im Rechenschaftsbericht als Schatzmeister Schleswig-Holstein. Sehe natürlich auch zu, dass ich dann diverse Mails und Tickets, was eben immer so reinkommt, auch gleich versuche, zeitnah zu bearbeiten und zu beantworten. Ansonsten Bankangelegenheiten sind erledigt, das heißt alle Vollmachten oder sonstiges, was erteilt werden sollte, ist draußen und scheint mittlerweile auch bei allen angekommen zu sein. Gibt es Fragen an Stefan? Dann ist Lothar dran. Ja, im Anhang zu Stefan eben noch. Ich kann bestätigen, die Vollmachten zumindest vom Beitragsteam sind da. Das heißt, sie ist nach dem Vorstandswechsel wieder voll arbeitsfähig und das funktioniert ganz gut. Ja, wo war ich alles? Ich war im LPT in Hessen beide Tage. Ich habe ganz normal Schatzmeister-Mumble und Beitragskonto-Mumble gemacht. Rechenschaftsbericht nimmt nach wie vor viel Zeit in Anspruch. Momentan sind 8 Landesverbände beim Wirtschaftsprüfer. 4 sind fast fertig und 4 haben noch mehr oder weniger große Baustellen. Ein bisschen Werbung, es ist jetzt auch möglich, uns Bitcoins zu spenden. Die entsprechende Adresse ist auf spenden.beatmail.de veröffentlicht, auch als Barcode. Geht momentan nur anonym. eine Variante mit Mitgliedsnummer und Name wird dann irgendwann folgen, wenn der Rechenschaftsbericht dann wieder ein bisschen Zeit lässt. Und eine Bitte an alle Untergliederungen, die das auch machen möchten. Ich habe im Protokoll einen Link mit Hinweisen hinterlegt. Das heißt, wenn eine Gliederung das auch machen möchte, bitte das erst durchlesen. So, wenn Fragen sind, dann raus damit. Das scheint nicht der Fall. Dann ist Hermi dran. Ja, nochmal einen schönen guten Abend von mir. Wir kommen wie üblich zu den Mitgliederzahlen. Gesamtmitgliederstand 17.160, davon stimmberechtigt 6.437, was einer Zahlerquote von 37,5% entspricht. Seit dem 1.10. haben wir 4 neue teilnehmende Landesverbände beim automatisierten Mahnverfahren, und zwar Niedersachsen, Bayern und Thüringen seit dem 1.10. und Bremen seit dem 6.10. Und falls irgendwann irgendjemand mal die Frage stellt, was für einen Nutzen diese Zahlungserinnerungen haben, seit der ersten versendeten Zahlungserinnerung für diese Landesverbände hat Niedersachsen Mitgliedsbeiträge eingenommen in Höhe von 1.010 Euro. Bayern ist bei 1.224 Euro, Thüringen 228 und Bremen 96, was in Anbetracht der Mitgliederzahlen der einzelnen Landesverbände eigentlich schon mal ganz gut ist. Wer sich interessiert, was die SG-Mitglieder so wegschafft, die haben heute oder gestern, weiß nicht mehr genau, getwittert, eine Übersicht über das Ticketaufkommen. Ja, und ich war ebenfalls bei der LMV Berlin, und zwar beide Tage, und habe da bei der Akkreditierung unterstützt und ansonsten das Übliche mit Telcos, Mumbles, Terminen und so weiter und so fort. Gibt es Fragen an Hermi? Auch das scheint nicht der Fall. Marc ist nicht da, dann ist als nächstes Christoph dran. Jo, die letzten 2 Wochen waren bei mir relativ übersichtlich. Neben dem LPT Hessen, den Mumbles, also die Sprechstunden und Open Antrag Mumbles, ist nicht besonders viel gewesen, liegt auch an Urlaubsgeschichten noch, und aktuell bin ich auch im Sitzungszug in Stadtvorversammlung bei mir, das heißt, da habe ich auch viel Zeit verbracht. Ja, das wäre es eigentlich. Wenn jemand eine Frage hat, dann bitte. Okay, auch an dich scheinbar nicht. Damit sind wir durch den Rechenschaftsbericht oder Tätigkeitsbericht des Vorstands durch und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Anträge. Das war eine Fehlermeldung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Anträge. Der erste Antrag, Kampagne Refugees Emancipation. Hat da jemand Infos zu? Ja, also zur Not hätte ich Infos dazu, weil ich der Antragsteller bin. Den Antrag habe ich vor 2 Wochen hier schon vorgestellt. Da hieß es dann, dass er im Umlauf beschlossen würde. Leider ist das anscheinend nicht passiert in den letzten 2 Wochen. Das ist sehr schade, weil die Kampagne natürlich jetzt schon gestartet ist ohne die Piraten. Aber ich meine, wenn wir dem jetzt zustimmen, dann, oder wenn ihr dem zustimmen würdet, könnte man sich sicherlich auch im Nachhinein noch dranhängen. Die haben zwar schon gestartet und schon ein Drittel ihrer Summe erreicht, aber ja, mehr hilft ja auch. Kannst du kurz erläutern, worum es da geht? Ich bin jetzt gar nicht im Thema. Okay, also es geht da um eine selbstorganisierte Aktion, oder es ist eigentlich ein Verein von Flüchtigen, die hier in Deutschland anderen helfen, indem sie so Art Internetcafés einrichtet in den Unterkünften und halt die Computer zur Verfügung stellt und über Freifunk die dann miteinander verbindet und so weiter. Und ja, und da ist jetzt eine Kampagne gestartet, weil sie da mehrere Internetcafés einrichten müssen und da Geld für brauchen. Und ich fände es halt ganz schick, wenn die Piraten da das mit unterstützen. Ich habe daran gedacht, dass man vielleicht irgendwelche Banner auf der Webseite präsentieren könnte, vielleicht irgendeine Art von Aufruf, sich daran zu beteiligen. Mit im Boot ist der CCC und der Freifunk in Berlin, und ich glaube, es stünde den Piraten ganz gut, auch in der Ebene vielleicht ihrer Stammwählerschaft etwas näher wieder zu rücken. Okay, gibt es Wortmeldungen dazu? Wie gesagt, wir hatten den schon diskutiert eigentlich hier, aber wir können das natürlich wiederholen. Okay, kann mich jemand bei dafür eintragen, bitte? Gut, in Anbetracht der Tatsache, dass wir nur 7 Vorstandsmitglieder da haben. Ah, okay. Ich sehe gerade, wir haben eine Mehrheit dafür. Der Antrag ist beschlossen. Ja, vielen Dank. So, und mag jemand den zweiten Antrag bitte kurz übernehmen? Christus, kannst du das machen? Kann ich machen. Es geht um die Antrag auf Unterstützung von Cyberpeace Appell von FIFF e.V. Der Antragsteller ist, glaube ich, der Alex der Schnappi aus Hessen. Und da steht Folgendes drin, die Beschreibung über Bundesvorstand, ich stand folgenden Antrag an den Bundesvorstand. Der Bundesvorstand der Piratenpartei Deutschland unterstützt diesen Verein und weist auf die Aktion der Einbindung eines Links oder Grafikverweis auf der Bundeswebsite piratenpartei.de hin, sowie schickt eine unterstützende E-Mail an den Vorstand von FIFF. Und soweit ich das vorher gelesen habe, fand ich den Antrag als solches ganz gut. Und es geht darum, gegen Waffen vorzugehen oder dass man eine Unfassbarkeit und Unkontrollierbarkeit stellen, Cyberwaffen eine verschwiegene, aber höchst reale, latente Gefahr für den Frieden dar. Im Gegensatz zu ABC-Waffen und konventionellen Waffen hinterlassen ihre Herstellung, Erprobung und Bereithaltung keine psychischen Spuren. Damit fehlt die Grundlage für jede Art von Nicht-Weiterverbreitung oder Rüstungskontrollabkommen. Unberechenbar sind ihre Wirkungen, beabsichtigte wie unbeabsichtigte, unvorhersehbar sind dauerhafte Beschädigungen unserer digitalen Kultur, gesellschaftlich wie wirtschaftlich. Unkalkulierbar sind Auswirkungen auf Innen- und Außenpolitik. Aufgrund dieser Risiken ist eine unheilvolle Entwicklung nur durch frühzeitige Gegensteuern anwendbar. Ein Cyberspace-Peace-Appell im Endeffekt. Also das ist ein Passus, den ich da rausgelesen habe. Ich finde, das ist mit uns machbar und ich würde auch grundsätzlich auf Ja abstimmen. Okay, der Antrag ist inzwischen abgestimmt. Wir haben 5 Stimmen dafür, damit ist der Antrag angenommen. Okay. Gut, damit sind wir durch die Anträge durch und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Sonstiges. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Kritiken? Okay, auch das ist scheinbar nicht so. Damit wären wir durch die Vorstandssitzung durch. Glaube ich, es war die kürzeste, die wir bislang hatten. Ich beende die Sitzung damit um 20.17 Uhr, bedanke mich für die Teilnahme und wünsche allen noch einen schönen Abend. Von mir auch einen schönen Abend. Vielen Dank und gute Nacht. Genau, einen schönen Abend, passt auf euch auf. Und ja, und vielen Dank an Daniele fürs Protokoll. Genau. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.